das Herz aufbricht. Ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht, ich grolle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz aufbricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah die Schlange, die dir am Herzen fries. Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle.